Unsere Band hat viel Spaß beim Spielen und darauf steht das Publikum. Unsere Band hat viel Spaß beim Spielen. Wir kommen dabei viel herum. Am Freitag geht's los mit den Mucken. Da sind alle froh. Wir sind ein paar Tage auf Reise. Irgendwo, nirgendwo sind wir endlich angekommen. Fängt der Spaß erst richtig an. Haben wir dann Feuer gefangen, geht die Welt gleich weg.